Was ich dahinter fand, war ein einfaches und schönes Bild. Zwei nackte Menschen lagen da, die schöne Hermine und der schöne Pablo. Seite an Seite, tief schlafend, tief erschöpft vom Liebesspiel, das so unersättlich scheint und doch so schnell satt macht. Unter Hermines linker Brust war ein frisches, rundes Mal. Ein Liebesbiss von Pablos schönen, schimmernden Zähnen. Dort, wo das Mal saß, stieß ich mein Messer hinein, so lang die Klinge war. Blut lief über Hermines weiße, zarte Haut. Ich hätte es weggeküsst, wenn alles etwas anders gewesen, etwas anders gegangen wäre. Nun tat ich es nicht. Ich sah nur zu, wie das Blut lief und sah ihre Augen sich eine kleine Weile öffnen, schmerzvoll, tief verwundert. Warum ist sie wohl verwundert? Ich muss ihr die Augen zudrücken. Aber sie schlossen sich von selbst wieder. Sie drehte sich nur ein wenig auf die Seite. Und von der Achselhöhle zur Brust sah ich einen feinen, zarten Schatten spielen. Der wollte mich an irgendetwas erinnern. Woran nur? Egal, vergessen. Dann lag sie still. Ich wollte eben gehen, da sah ich Pablo sich dehnen, sah, wie er die Augen öffnete und die Glieder reckte, sah ihn sich über die schöne Tote beugen und lächeln. Dieser Kerl wird doch nie ernsthaft werden, alles bringt ihn zum Lächeln. Behutsam deckte Pablo Hermine zu bis zur Brust, dass die Wunde nicht mehr zu sehen war, und ging dann unhörbar aus der Loge. Wo gehst du hin? Lasst ihr mich denn alle allein? Ich blieb zurück bei der halbverhüllten Toten, die ich liebte und beneidete. Nun ist dein Wunsch erfüllt. Noch ehe sie ganz mein geworden war, hatte ich meine Geliebte getötet. Ich hatte das Unausdenkliche getan. Und nun kniete ich und starrte und wusste nicht, was diese Tat bedeutet. Wusste nicht einmal, ob sie gut und richtig gewesen sei oder das Gegenteil. Habe ich die Sonne ausgelöscht? Habe ich das Herz alles Lebens getötet? Bricht jetzt die Todeskälte des Weltraums herein? Schaudernd starrte ich auf das tote Gesicht, die toten weißen Schultern, die toten weißen Arme. Die Kälte, die von ihnen ausströmte, war tödlich und dennoch schön. Sie klang. Sie schwang wunderbar. Sie war Musik. Hatte ich nicht einst in einer früheren Zeit schon einmal diesen Schauder gefühlt, der zugleich etwas wie Glück war? Hatte ich nicht schon einmal diese Musik vernommen? Ja, bei Mozart, bei den Unsterblichen. Wir dagegen haben uns gefunden. In des Äthers Stern durchglänztem Eis. Kennen keine Tage, keine Stunden. Sind nicht Mann noch Weib, nicht Jung noch Greis. Kühl und wandellos ist unser ewiges Sein. Kühl und sternhell unser ewiges Lachen. Da ging die Logentür auf. Und Mozart kam herein, ohne Zopf, ohne Kniehosen und Schnallenschuhe. Modern gekleidet. Er setzte sich dicht neben mich und beschäftigte sich eingehend mit einigen kleinen Apparaten und Instrumenten, rückte und schraubte an dem Zeug herum. Das ist ja ein Radioapparat, an dem Sie da herumhantieren. Aber ja, Achtung, Achtung, ich schalte jetzt ein. Sie hören aus München das Concerto Grosso in F-Dur von Händel. Mein Gott, was tun Sie, Mozart? Ist es Ihr Ernst, dass Sie sich und mir diese Schweinerei antun? Dass Sie diesen scheußlichen Apparat auf uns loslassen, den Triumph unserer Zeit? Die letzte siegreiche Waffe im Vernichtungskampf gegen die Kunst. Muss das sein, Mozart? Bitte kein Pathos, Herr Nachbar. Haben Sie übrigens das Ritardando da beachtet? Hören Sie die Bässe? Das ist ein Einfall. Was? Hören Sie doch einmal gut zu, Sie Männlein, ohne Pathos und ohne Spott, wie hinter dem in der Tat hoffnungslos idiotischen Schleier dieses lächerlichen Apparates die ferne Gestalt dieser Göttermusik vorüberwandelt. Merken Sie auf, es lässt sich nämlich etwas dabei lernen. Diese Schallröhre schmeißt zwar eine irgendwo gespielte Musik dumm, roh und jämmerlich entstellt in den Raum, aber sie kann dennoch den Urgeist dieser Musik nicht zerstören. Also, Ohren auf, Männlein, so. Sie hören nämlich nicht bloß einen durch das Radio vergewaltigten Händel, der dennoch auch in dieser scheußlichen Erscheinungsform noch göttlich ist. Sie hören und sehen, wertester, zugleich ein vortreffliches Gleichnis euren Lebens, in dem auch der ewige Kampf tobt zwischen Idee und Erscheinung, Ewigkeit und Zeit, zwischen Göttlichem und Menschlichem. Das ganze Leben ist so, mein Kleiner, und wir müssen es so sein lassen. Und wenn wir keine Esel sind, dann lachen wir dazu. Lachen? Leuten von Ihrer Art steht es durchaus nicht zu, am Radio oder am Leben Kritik zu üben. Lernen Sie ernst nehmen, was des Ernstnehmens wert ist, und lachen Sie über das andere. Oder haben Sie selber es etwa besser gemacht? Edler, klüger, geschmackvoller? Oh nein, Monsieur Harry, das haben Sie nicht. Sie haben aus Ihrem Leben eine scheußliche Krankengeschichte gemacht, aus Ihrer Begabung ein Unglück. Und Sie haben, wie ich da sehe, ein so entzückendes junges Mädchen zu nichts anderem zu brauchen gewusst, als dass Sie ihm ein Messer in den Leib gestochen und es kaputt gemacht haben. Halten Sie denn das für richtig? Richtig. Oh nein. Mein Gott, alles ist ja so falsch, so höllisch dumm. Und schlecht. Ich bin ein Vieh, Mozart. Ein dummes, böses Vieh, krank und verdorben, da haben Sie tausendmal recht. Aber was dieses Mädchen betrifft, sie hat es selbst so gewollt. Ich habe nur ihren eigenen Wunsch erfüllt. Harry, Sie sind ein Spaßvogel. Meine Verteidigung klang mir selbst unversehens recht töricht. Warum hatte ich Hermine gerade in dem Augenblick umgebracht, wo ich sie nackt in den Armen eines anderen fand? Sollte wirklich dieses schöne Mädchen von Ihnen nichts anderes zu wünschen gehabt haben als einen Messerstich? Machen Sie das einem anderen weiß. Na, wenigstens haben Sie brav zugestochen, das arme Kind ist mausetot. Es wäre nun vielleicht an der Zeit, dass Sie sich die Folgen Ihrer Galanterie gegen diese Dame klar machen. Oder sollten Sie sich um die Folgen drücken wollen? Nein. Nein, verstehen Sie denn gar nicht? Ich mich um die Folgen drücken. Ich wünsche mir ja nichts anderes als zu büßen, zu büßen, zu büßen. Den Kopf und das Beil zu legen und mich strafen und vernichten zu lassen. Aber geh, wie pathetisch Sie immer sind. Aber Sie werden schon noch Humor lernen, Harry. Humor ist immer Galgenhumor und nötigenfalls lernen Sie ihn eben am Galgen. Sind Sie dazu bereit? Ja. Gut, dann gehen Sie zum Staatsanwalt. Und lassen Sie den ganzen humorlosen Apparat der Gerichtsmenschen über sich ergehen. Bis zum kühlen Kopf abhacken, in früher Morgenstunde, im Gefängnis. Sind Sie wirklich dazu bereit? Eine Inschrift blitzte plötzlich vor mir auf. Harrys Hinrichtung. Harrys. Harrys. Hinrichtung. Ja, ich bin bereit.